بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben einige Anfragen bekommen von Müttern und von Vätern, die sich bezüglich ihren Kindern oder einigen ihrer Kinder beschwert haben, darüber, dass sie von ihnen schlecht behandelt werden. Und sie haben uns darum gebeten, nochmal darauf hinzuweisen, auf die Rechte, die die Eltern genießen und wie gewaltig dieses Recht beim Erhaben Allah ist. Deswegen sollte dies auch, oder soll dies, inshallah, heute unser Thema sein. Deswegen musst du begreifen, dass wenn du Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen willst und wenn du willst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir stets einen Ausweg verschafft und dass er dir deine Sorgen nimmt oder von dir deine Sorgen nimmt und dein Vermögen erweitert, dann sollst du wissen, dass du einen Schlüssel dafür hast in deinen Händen. Du besitzt einen Schlüssel, der dir all das möglich machen kann. Aber leider nur die wenigsten kennen das und wissen das zu schätzen und begreifen es und setzen es auch ein. Ein Schlüssel, der dir dabei hilft, dass deine Bitten erhört werden. Dass Allah subhanahu wa ta'ala dir einen Ausweg verschafft und die Sorgen von dir nimmt und dein Vermögen, dein Rizq erhöht. Es ist ein Schlüssel, der in deinen Händen liegt. Und zwar ist es die Güte und die Fürsorglichkeit zu den Eltern. Die Güte und die Fürsorglichkeit zu den Eltern. Ein gewaltiges Thema, was leider nur die wenigen wirklich die Beachtung schenken, was es verdient. Und wenn wir sehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran die Rechte der Eltern erwähnt, dann ist dies stets gekoppelt an die Verwirklichung des Tauhids. Das Wertvollste überhaupt, dein Tauhid, der Eingottglaube im Islam. Den Tauhid, den du gegenüber den Erhabenen Allah verwirklichen sollst. Und wenn der Erhabene Allah dazu gerufen hat, dann hat er stets auch dazu aufgerufen, gütig und fürsorglich zu den Eltern zu sein. Einem Vers gekoppelt. Um zu zeigen, dass nach dem Tauhid das Wichtigste, was danach kommt, sind deine Eltern. Dass du darauf achtest, dass du gütig zu ihnen bist, fürsorglich zu ihnen bist, dass du sie gut behandelst und so weiter. Birrul walidain. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Ihm dienen das Recht Allahs und zu den Eltern gütig sein sollt das Recht der Eltern. Und an anderen Stelle sagt der Erhabene Allah, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei, das Recht Allahs, und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Das Recht der Eltern, immer gekoppelt, immer kombiniert. Und an anderen Stelle sagt der Erhabene Allah, um zu zeigen, dass er dieses auch all den vor uns zum Befehl gegeben hat, dass sie darauf achten sollen und dass sie es umsetzen sollen. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und als wir mit den Kindern Israels ein Abkommen trafen, dient keinem außer Allah, und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Und allein das sollte eigentlich schon genügend dafür sein, um zu begreifen, wie gewaltig das Thema ist. Dass der Erhabene Allah das Gewaltigste überhaupt aufzählt, den Tauhid, und daran das Recht der Eltern gekoppelt hat. Um zu zeigen, dass das ein gewaltiges Recht ist und dass dies ein Recht ist, der nach dem Recht des Erhabenen Allah kommt. Und Ibn Abbas radiallahu anhuma, er sagte, drei Verse, die an drei Dingen gekoppelt herabgesandt wurden. Drei Verse wurden herabgesandt, die wiederum an drei Dinge gekoppelt sind. Allah akzeptiert keins davon ohne das andere. Was das erste anbetrifft, so ist es die Aussage des Erhabenen Allahs, Ati'u Allah wa Ati'u Rasul. Gehorcht Allah und gehorcht den Gesandten. Wer Allah gehorcht, aber nicht dem Gesandten, von ihm wird es nicht akzeptiert. Diese zwei Dinge sind gekoppelt und gehören zusammen. Erfüllst du das eine und das zweite nicht, wird das erste von dir nicht akzeptiert. Und dann sagt Ibn Abbas weiter, was das zweite anbetrifft, so ist es die Aussage des Erhabenen Allahs, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe, die Zakah. Wer das Gebet verrichtet und die Abgabe unterlässt, von ihm wird es nicht akzeptiert. Und was das dritte anbetrifft, so ist es die Aussage des Erhabenen Allahs, أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Sei mir und deinen Eltern dankbar. Wer Allah dankbar ist, aber seinen Eltern nicht dankt, von ihm wird es nicht akzeptiert. Auch in diesem Vers ist wieder das Recht Allahs mit den Rechten der Eltern gekoppelt. Und wer nur das erste Recht wahrnimmt und das zweite Recht unterlässt, von ihm wird das erste nicht anerkannt und nicht akzeptiert, wie es Ibn Abbas radiallahu anhuma gesagt hat. Und deswegen, derjenige, der ein Leben lebt voller Güte und Fürsorglichkeit zu seinen Eltern. Der wird ein Leben leben voller Glückseligkeit und voller Zufriedenheit. Und er wird ein Leben leben voller Sicherheit und Schutz, dem Allah ihm das gewähren wird. Und der erhabene Allah wird seine Versorgung und sein Vermögen vermehren. Und er wird sein Leben segnen. Und ihr sollt wissen, dass die Güte und die Fürsorglichkeit zu den Eltern ein Grund für den Eintritt ins Paradies ist. Ein Grund dafür, dass du ins Paradies eintrittst. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist, verächtlich ist er, verächtlich ist er, verächtlich ist er. Oder mit anderen Worten, Schande über ihn, Schande über ihn, Schande über ihn. Und die Sahaba, sie fragten, wer, o Gesandte Allah? Vor allem, weil er das auch dreimal wiederholt hat und nochmal bekräftigt und bekräftigt hat. Wer ist dieser? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wer seine Eltern im hohen Alter erlebt, einen von beiden oder beide, und daraufhin nicht in das Paradies eingeht, der ist damit gemeint. Derjenige, dem Allah subhanahu wa ta'ala etwas Gutes gegeben hat. Und zwar, dass seine Eltern lange leben werden oder lange am Leben bleiben. Und sie werden alt und sind auf deine Hilfe angewiesen. Und du nimmst das nicht wahr, dann bist du zu denen, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Schande über sie, weil hier hast du eine Chance verpasst, ins Paradies einzutreten. Eine einfache Chance, ins Paradies einzutreten, hast du verpasst. Du bist am Leben und deine Eltern leben auch noch. Und du tust nichts für sie, somit entgeht dir eine gewaltige Chance, ins Paradies einzutreten. Und deswegen achtet darauf, dass euch diese Chance nicht entgeht. Weil wie viele kennen wir, die vielleicht keinen Vater mehr haben oder keine Mutter oder beide nicht mehr. Und somit ihnen diese Chance entgangen ist. Aber all diejenigen, die noch eine Chance haben, nutzt diese Chance. Es ist eine gewaltige Chance, um ins Paradies einzutreten. Und die Güte und die Fürsorglichkeit zu den Eltern ist auch eines der gewaltigsten Taten, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Derjenige, der sich wünscht, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen, der sollte seine Eltern gut behandeln. Weil es ist überliefert bei Bukhari und Muslim von Abdullah ibn Mas'ud, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam eines Tages fragte, welche Taten sind Allah den Erhabenen am liebsten? Abdullah ibn Mas'ud will wissen, welche Taten liebt Allah subhanahu wa ta'ala am meisten? Und daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, das Gebet zeitig zu verrichten. Das Gebet zu ihrer Zeit zu verrichten. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala am meisten liebt. Wenn das Gebet anbricht, dann verrichtest du sofort das Gebet. Und Abdullah ibn Mas'ud sagte, und was noch? Was kommt danach? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, gütig zu den Eltern zu sein. Und Abdullah ibn Mas'ud sagte erneut, und was noch? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Dschihad, der Kampf auf dem Wege Allahs. Und schaut in diesem Hadith, um nochmal zu begreifen, wie wertvoll dieses Recht ist, das Recht der Eltern. Nachdem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hier das Gebet aufgezählt hat, hat er zuerst das Recht der Eltern aufgezählt, bevor er den Dschihad aufgezählt hat. Damit jeder begreift, wie gewaltig das Recht der Eltern ist. Und das ist auch genauso bei Bukhari und Muslim verzeichnet, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, ich will den Dschihad unternehmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er fragte ihn, und wie ihr schaut, oder wie ihr hier in diesem Hadith seht, in anderen Hadithen, wenn die Sahaba einen Dschihad ziehen wollten, haben sie stets den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam um Erlaubnis gefragt. Ihn gefragt, ob sie es machen sollen oder nicht. Und sind nicht einfach losgezogen, wie es leider heute viele tun. Irgendwo gibt es einen Konflikt, der fährt einfach dahin, der weiß gar nicht, worum es geht. Er kennt weder die Regeln noch nichts kannte er. Er zieht einfach dahin und macht mit. Die Sahaba, die sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen, haben gefragt, ist es erlaubt, was soll ich tun, kann ich was machen, darf ich das machen? Er sagt, ich will den Dschihad unternehmen. Daraufhin fragte ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, leben deine Eltern noch? Der Mann sagte ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, zu deren Wohl sollst du den Dschihad unternehmen. Dein Dschihad ist es, dass du gütig und fürsorglich zu deinen Eltern bist. Das ist dein Dschihad. Ein anderer Mann kam auch zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist. Und er sagte zu ihm, ich möchte dir den Eid leisten, um auszuwandern und zu kämpfen um Allahs Willen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn, lebt noch einer von deinen Eltern? Der Mann sagte, ja, beide leben noch. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs, suchst du wirklich die Belohnung Allahs? Der Mann sagte, ja. Und daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dann gehe zurück zu deinen Eltern und erweise ihnen Gutes. Wenn du wirklich willst, dass Allah SWT zufrieden mit dir ist, dass du die Belohnung bekommst, dann geh zurück zu deinen Eltern und kümmere dich um sie. Und du sollst wissen, dass die Güte und die Fürsorglichkeit zu deinen Eltern ein Grund dafür ist, dass Allah SWT dir stets einen Ausweg verschafft und die Sorgen von dir nimmt. Es ist überliefert worden bei Bukhari und Muslim, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, einmal waren drei Männer unterwegs gewesen und dann plötzlich fing es an, stark zu regnen. Und sie haben sich dann entschlossen, sich in eine Höhle, in einen Berg zurückzuziehen, bis der Regen aufhört. Und dann geschah es, dass aufgrund dieses Unwetters und weil Allah es so bestimmt hat, ein Felsen vom Berg gefallen ist, genau vor dem Höhleneingang. Und sie konnten nicht mehr raus. Und wenn das heute irgendein von uns passieren sollte, in einer Gruppe, wie würden wir reagieren? Du bist schuld. Du hast doch gesagt, wir sollen rausgehen. Das war deine Idee, in diese Höhle zu gehen. Jeder hätte irgendwas gesagt und dann hätte man sich bekämpft oder keine Ahnung was. Aber diese hier waren rechtschaffend gewesen. Sie waren rechtschaffend gewesen und sie haben überlegt, okay, wir kommen nicht mehr raus. Wer kann uns helfen? Der Habne Allah. Und deswegen haben sie überlegt, womit können wir den Habne Allah bitten, aufrichtig bitten, damit er diesen Fels wegnimmt, damit wir rauskommen. Und dann sagte einer von ihnen, lässt uns Allah mit etwas bitten, was wir getan haben, wo wir wissen, dass wir dies aufrichtig für ihn getan haben. Weil du kannst, wenn du Allah bittest, Vermittler nehmen. In drei Bedingungen, in drei Voraussetzungen gibt es dafür. Entweder du nimmst die Namen Allahs, du sagst, O Erbarmer, erbarme dich mir. O Versorger, versorge mich. Oder du nimmst eines deiner Taten, die du aufrichtig für Allahs Vater getan hast und bittest ihn mit dieser Tat. O Allah, wenn ich das und das aufrichtig für dich getan habe, dann gib mir das und das. Oder die dritte Möglichkeit wäre, dass du zu einem gehst, der noch am Leben ist, und der vor dir, also mit dem du sprechen kannst, direkt sprechen kannst und bittest ihn darum, Dua für dich zu machen. Das ist auch erlaubt. Besser ist natürlich, du machst Dua für dich selbst, aber du kannst auch jemanden darum bitten, der am Leben ist und die du direkt darum bitten kannst. Diese haben sich dazu entschlossen, mit ihren Taten Allah SWT darum zu bitten, dass er diesen Fels wegnehmen soll. Und dann sagte der erste von ihnen, O Allah, meine Eltern waren sehr alt. Ich pflegte ihnen ihren nächtlichen Trank Milch vor meinen Kindern und den anderen Familienmitgliedern anzubieten. Ich habe Eltern, die alt sind. Und immer wenn ich von der Arbeit zurückkam, habe ich die Tiere gemolken und habe erst meinen Eltern zu trinken gegeben, bevor ich meinen Kindern und meiner Frau und meinen Angehörigen zu trinken gab. Und eines Tages kam ich zu spät nach Hause und ich molk wieder die Tiere und kam zu meinen Eltern. Und meine Eltern schliefen bereits. Und ich wollte sie nicht wecken. Aber meine Kinder waren um mich herum und sie weinten vor Hunger. Und ich wollte genauso wenig ihnen zuerst was zu trinken geben, bevor ich meinen Eltern etwas zu trinken gebe. Und so stand ich da und wartete, dass sie aufstehen, bis es hell wurde. Und dann sagte er, O Allah, wenn ich dies aufrichtig für dich getan haben sollte, dann lass diesen Felsen sich etwas bewegen, sodass wir den Himmel sehen können. Und der Felsen bewegte sich. Weil er etwas aufrichtig für Allah getan hat, aber gleichzeitig auch etwas Gewaltiges getan hat. Und zwar hat sich um seine Eltern gekümmert, fürsorglich gekümmert. Sodass er ihnen Vorrang gab gegenüber seinen Kindern und Frau und Angehörigen. Und Allah erhörte hier seine Bitte. Und als dann der zweite und der dritte auch mit seiner Bitte Allah gebeten hat, ist dann der Fels komplett runtergefallen und sie kamen heraus. Deswegen sollst du wissen, dass wenn du willst, dass Allah dir deine Bitte erhört und dich von deinem Leid erlöst, dann sei gütig und fürsorglich zu deinen Eltern, weil das ein Grund dafür ist, dass Allah SWT dich erhört. Aber ihr sollt dann auch wissen, dass die Güte und die Fürsorglichkeit gegenüber der Mutter Vorrang hat gegenüber die Fürsorglichkeit gegenüber dem Vater. Die Mutter hat Vorrang, weil das ist Religion. Und der Erhabene Allah hat dies so bestimmt und auch genauso der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam. Einmal kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist. Und er fragte ihn, wer von den Menschen hat das meiste Anrecht auf meine gute Behandlung? Wer von den Menschen hat das meiste Anrecht auf meine gute Behandlung? Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, deine Mutter. Er sagte, wer dann? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, deine Mutter. Er fragte, wer dann? Er sagte wieder, deine Mutter. Er sagte, wer dann? Daraufhin sagte er, dein Vater. Beim vierten Mal. Um zu begreifen, dass deine Mutter am meisten Anrecht auf deine gute Behandlung hat. Die dich getragen hat in ihrem Bauch und mit dir gelitten hat. Immer wenn es dir schlecht ging, ging es ihr schlechter. Und stets war sie bei dir und hat sich stets um dich gesorgt, egal wie alt du warst. Stets war sie an deiner Seite und hielt zu dir, ist egal was du getan hast. Auch wenn du sie so oft verletzt hast, stand sie zu dir. Deswegen hat sie auch ein Anrecht dir gegenüber und erzählte die Mutter hier dreimal auf, bevor er dann den Vater aufgezählt hat. Und schaut euch den folgenden Hadith, der bei Al-Bayhaqi und Ibn Majah verzeichnet ist und von Al-Bani als Hassan gestuft wurde. Ein Mann kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Gesandte Allahs, ich beabsichtige, am islamischen Kampf für die Sache Allahs teilzunehmen. Ich kam, um dich darüber zu befragen. Genauso einer, der wieder um den Dschihad gefragt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte den Mann: Hast du eine lebende Mutter? Hast du eine Mutter, die noch am Leben ist? Er sagte: Ja. Und daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Verschwinde nicht aus ihrem Blick, das Paradies liegt zu ihren Füßen. Bleibe stets bei ihr und achte darauf, dass du ihren Wünschen nachkommst, weil das Paradies liegt zu ihren Füßen. Und jetzt an all diejenigen, die vielleicht ihre Eltern bereits verloren haben oder einen von den Eltern und sich jetzt vielleicht denken, dass meine Chance vergangen ist. Und was kann ich jetzt nur tun? Ist meine Chance weg? Kann ich nichts mehr für meine Eltern tun? Die sollten den folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam hören, der bei Abu Dawud verzeichnet ist. Da sagte ein Sahabi: Einst saßen wir beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, als ein Mann aus dem Salama-Stamm eintraf und ihn ansprach: O Gesandte Allahs, gibt es etwas, worum ich mich jetzt noch für meine Eltern über ihren Tod hinaus kümmern kann? Haben sie denn noch Rechte, denen ich nachkommen muss, nachdem sie bereits verstorben ist? Was kann ich tun? Was muss ich tun? Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Ja, wenn du für sie betest und Allahs Gnade und Vergebung für sie flehst, für sie Versprechungen und Vorhaben erfüllst und die Verwandtschaftsbande, die durch sie besteht, pflegst und ihre Freunde achtest. Du betest für sie, damit ist gemeint, du machst Bittgebete für sie. Immer wenn du Bittgebete für dich selbst machst, für deine Kinder, bitte immer für deine Eltern mit. Vergiss es nicht. Bitte für deine Mutter, für deinen Vater, bitte immer mit. Und bitte für sie um Vergebung. Und wenn sie dir etwas aufgetragen haben, etwas, was natürlich erlaubt ist, dann geh der Sache auch nach und erfüll ihren Wunsch. Und du sollst die Verwandtschaftsbande pflegen, die durch sie besteht. Das heißt, wenn die Mutter gestorben ist, dann besuchst du die Tante mütterlicherseits, die Schwester der Mutter. Wenn dein Vater gestorben ist, dann besuchst du stets den Onkel, also den Bruder des Vaters. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging sogar weiter. Er sagte: Und achte ihre Freunde. Du sollst auch die Freunde deines Vaters gut behandeln. Das ist auch die Güte zu deinem Vater. Auch wenn er bereits verstorben ist, kannst du gütig zu ihm sein, indem du seine Freunde gut behandelst. Und das ist ein Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Dinar überlieferte, dass Abdullah ibn Umar eines Tages unterwegs war nach Mekka. Und dann traf er einen Mann, der im Dorf lebt. Und Abdullah ibn Umar, er ritt auf einen Esel. Als er diesen Mann sah, ließ diesen Mann auf den Esel steigen. Und er nahm seinen Turban und gab es sogar diesem Mann. Und Abdullah ibn Dinar, er wunderte sich, dass Abdullah ibn Umar das getan hat. Und er fragte ihn und sagte zu ihm: Allah möge dir Tugend schenken. Diese Leute vom Dorf sind auch mit wenig zufrieden. Du hast ihm jetzt so viel getan, er darf reiten und du läufst und dann gibst ihm auch noch dein Turban. Das ist sowieso einer vom Dorf, dem hättest du auch viel weniger geben können. Und der wäre damit zufrieden gewesen. Aber Abdullah ibn Umar, er sagte zu ihm: Der Vater dieses Mannes war der Freund von meinem Vater, von Umar ibn Khattab. Und ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören: Die beste Wohltat bezüglich der Güte zu den Eltern ist, wenn man sich um die Familienangehörigen der Freunde seines verstorbenen Vaters kümmert. Du kümmerst dich um die Familie des Freundes deines Vaters, und das ist mit eines der besten Taten, die der Güte zu deinem Vater entspricht. Dieser war nur der Sohn vom Freund des Vaters. Und schaut, wie Ibn Umar radiallahu anhu ihn behandelt hat. Was hätte er wohl getan, wenn er sogar seinen Vater getroffen hat, also den direkten Freund von seinem Vater? Der hätte ihn wohl wahrscheinlich auf Händen getragen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist: Wenn der Sohn Adam stirbt, erlischt sein Werk bis auf drei Sachen. Wenn einer von uns stirbt, erlöschen seine Werke. Er kann nichts mehr tun, bis auf drei Dinge, die ihm dann noch nützen werden. Eine fortlaufende Spende, ein Wissen, das anderen von Nutzen ist, und ein Nachkomme, der für ihn bei Allah um Gnade bittet. Eine gewaltige Sache, du stirbst, aber du hast Kinder, die weiterhin für dich Bittgebete machen. Eine gewaltige Sache. Aber das wirst du nur dann bekommen, weil wenn du genauso bist zu deinen Eltern. Wenn du deine Eltern vergessen hast, dann werden auch deine Kinder dich vergessen, zweifellos. Deswegen achte darauf, dass du Bittgebete für deine Eltern machst. Bitte Allah darum, dass er gnädig zu ihnen ist. Und im Koran ist auch ein Bittgebet verzeichnet, wo drin steht, mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Sei barmherzig mit ihnen, so wie sie barmherzig mit mir waren, als ich klein war und sie haben mich aufgezogen. Sei deshalb barmherzig mit ihnen. Und die Salaf, die rechtschaffenen Vorfahren, die vor uns gelebt haben, wenn ihre Mutter gestorben ist, haben sie viel geweint. Und wenn sie gefragt wurden, warum weint ihr? Dann sagten sie, weil sie haben begriffen, was sie verloren haben. Sie sagten, warum sollte ich nicht weinen, wenn mir doch heute eines der Türen des Paradieses verschlossen wurde. Ein Tor des Paradieses ist mir heute verschlossen worden mit dem Tod meiner Mutter. Warum sollte ich da nicht weinen? Weil er wusste, jetzt kann er nichts mehr tun. Weil wenn er sie gut behandelt, es ist ein Grund dafür, dass er ins Paradies eintritt, wie wir bereits kennengelernt haben. Deswegen weinten sie, weil sie jetzt wussten, dass eine Türe jetzt für sie verschlossen wurde. Und ihr sollt wissen, hast du deine Eltern gut behandelt, werden deine Kinder dich gut behandeln. Hast du deine Eltern schlecht behandelt, werden deine Kinder auch dich schlecht behandeln. So wie du mit anderen umgehst, so wird mit dir umgegangen. Deswegen achte darauf, dass du stets gütig zu deinen Eltern bist und vor allem zu deiner Mutter, damit auch deine Kinder zu dir gütig sind. Weil das Gewaltigste, was nach dem Tauhid kommt, und derjenige, der nicht so gütig zu seinen Eltern ist, er braucht nicht darauf zu hoffen, dass auch seine Kinder irgendwann gütig zu ihm selbst sind. Möge Allah SWT uns zu denen gehören, die gütig und fürsorglich zu ihren Eltern sind. Und möge Allah SWT uns allen vergeben. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.